Teil 2. Ja, immer beliebter wird jetzt das Fasten in der Gruppe. Welche Vorteile bietet das, Frau Roth? Das Fasten in der Gruppe, ja, die Erfahrung des Fastens wird in der Gruppe intensiviert. Und man kann sich Unterstützung bei Fachleuten holen. Solche Kurse beginnen frühzeitig, schon einige Wochen vor dem eigentlichen Fasten treffen sich Interessierte zu einer Gesprächsrunde, um dann Fragen und auch Ängste gemeinsam zu besprechen. Und während der eigentlichen Fastenwoche treffen sich die Gruppen an jedem zweiten Abend. Zum Beispiel kommen die Teilnehmer oft zu Beginn in die Fastenwoche und klagen darüber, dass sie Kreislaufprobleme haben oder beispielsweise, dass sie Angst haben, dass sie die Woche ohne Essen und ohne Kaffee nicht überstehen. Ich empfehle immer, schon eine Woche vor Fastenbeginn mit dem Kaffeeentzug anzufangen, damit zum Nichtessen nicht auch noch Kopfschmerzen dazukommen. Stattdessen sollte man morgens einen Rosmarintee trinken. Der schmeckt zwar nicht so gut wie Kaffee, aber der regt den Kreislauf auch an und hat also eine ähnliche Wirkung wie Kaffee. Und viele Teilnehmer, die mit Kreislaufproblemen kämpfen, sagen so nach 3 bis 4 Tagen, sie seien morgens eigentlich früher wach und fit und ihr Kreislauf brauche überhaupt keine Anregung mehr. Ja, Frau Winter, Herr Reinhardt, Sie beide fasten seit vielen Jahren regelmäßig in einer Gruppe. Was waren die Gründe für Sie, mit dem Heilfasten zu beginnen? Ich wollte mal wissen, wie es ist, wenn man keinen Hunger hat. Das hat sich im Laufe der Zeit so ergeben, dass man mehr auf seinen Körper hört. Wenn man viel Stress hat, isst man ja automatisch das, was gerade da ist. Und das ist meistens nicht so gesund. Nach dem Fasten wird man doch sensibler dafür. Solange das anhält, genieße ich das. Irgendwann falle ich dann in den alten Trott zurück, aber dann kommt ja bald das nächste Fasten wieder. Eine Freundin hat mir von ihren positiven Erfahrungen mit dem Fasten erzählt. Damals konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es einem gut gehen kann, wenn man nichts isst. Aber ich wollte das auch mal ausprobieren und es war dann erstaunlicherweise von Anfang an ein sehr gutes Gefühl. Nun wird ja gesagt, dass das Fasten neben dem medizinischen Nutzen auch Einfluss auf die Seele, auf die Psyche hat. Was können Sie dazu sagen, Frau Roth? Ja, der tiefere Sinn des Fastens liegt in der körperlichen Reinigung und Regeneration, aber eben auch in der Bewusstwerdung und in der Selbstfindung. Während des Fastens entgiftet der Körper von krankmachenden Schlackestoffen und das beeinflusst dann ja auch die Seele positiv. Ja, das stimmt. Man hört so in sich hinein und stellt von Tag zu Tag fest, wie viel wohler man sich eigentlich fühlt, wie man so seinen Körper spürt. Das kann man nie, wenn der beschäftigt ist mit Essen, Trinken, Verdauen. Der Körper wird von Tag zu Tag leichter und man hat das Gefühl, er ist zufrieden mit dem, was ihm gerade passiert. Ich fühle mich sehr frei und sehr wohl, gleich vom ersten Tag an. Man hat ja oft die Meinung, dass man die ersten 2, 3 Tage überstehen muss, um sich überhaupt erstmal daran zu gewöhnen, dass man jetzt nichts mehr isst. Ich kann nur sagen, dass es mir von Anfang an ein gutes Gefühl war. Man fühlt sich leichter und befreiter. Nun haben wir eingangs schon gesagt, dass das Heilfasten vor allem auch medizinischen Nutzen hat. Frau Roth, können Sie uns einige Beispiele nennen, wo das Heilfasten hilft? Ja, also nachgewiesen ist, dass das Heilfasten vor allem bei Bluthochdruck hilft. Auch bei Schmerzen des Bewegungsapparates wie Rheuma und bei seelischen Verstimmungen. Außerdem schüttet der Körper ab dem 2. Fastentag das Glückshormon Serotonin aus. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe zum Beispiel in den 5 Jahren, seit ich regelmäßig faste, keine Antibiotika mehr nehmen müssen, was ich vorher wenigstens einmal im Jahr nehmen musste, weil ich sehr leicht Halsschmerzen bekam, sodass oft nur Antibiotika geholfen hatte. Aber seit ich faste, ist es nie mehr so weit gekommen. Also für mich war die beste Erfahrung beim Fasten, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe, was ich vorher schon mehrmals vergeblich versucht hatte.